наша серия продолжается. Und wir machen mit unserer Predigtserie weiter. И моя тема сегодня. Und mein Thema ist heute. Чтобы твой ребенок уповал на Бога. Dass da, damit dein Kind auf Gott vertraut. Ну, может быть, ты скажешь, у меня еще нет детей. Vielleicht kannst du, sagst du, ich habe noch keine Kinder. Ну, не переживай, они у тебя обязательно будут. Also mach dir keine Sorgen, sie werden schon kommen. Поэтому сейчас самое время учиться. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu lernen. Как привести своих детей к Богу. Also wie man seine Kinder zu Gott bringt. И мы прочитаем с Псалма 77, 6-7 стих. Und wir wollen aus Psalm 78 die Verse 6 und 7 rauslesen. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Mhm. Вот мы, когда мы были детьми, наверное, каждый из нас был в такой ситуации. Also, als wir alle Kinder waren, war wahrscheinlich jeder in euch in so eine Situation. Und когда дети хвалятся своими папами, да? Also, wenn die Kinder auf ihre Väter stolz sind. А мой папа начальник, его все слушаются. Also, mein Papa ist ein Abteilungsleiter und jeder hört auf ihn. А мой папа ездит за границу, он привозит мне жвачки и игрушки. Und mein Papa geht immer ins Ausland und bringt mir Kaugummis und Spielzeuge. А у моего папы есть машина, он меня катает. Und mein Papa hat ein Auto und er fährt mich damit rum. А я такая стояла. Und ich stand so da. Но немножко такая молчаливая была. Ich war so eher verschlossen. Но мне тоже хотелось свои 3 копейки внести. Aber ich wollte unbedingt auch meinen Senf dazugeben. Я говорю, а мы с папой спали на балконе, он мне рассказывал про звезды. Und dann habe ich gesagt, und wir mit meinem Papa schliefen auf dem Balkon und er hat mir über die Sterne erzählt. А еще он меня берет на работу в зоопарк. Und er hat mich in seine Arbeit mitgenommen und auch in den Zoo. Ну и дети такие смотрят, ну и что ты с этого имеешь? Und alle Kinder guckten mich so an und sagten, ja und was ist damit, was ist da Besonderes? Я так и говорю. Und ich sagte so. А еще мой папа знает сказки, и он играет со мной в лошадь. Und mein Papa kennt noch Märchen und er spielt mit mir Pferdchen. И тут дети как начали смеяться, ха-ха, лошадь. Und dann haben angefangen die Kinder zu lachen, ja, dein Pferdchen. Ой, я так и смотрела. Und ich habe sie so angeschaut. Я вообще даже не обиделась. Ich habe mich nicht immer beleidigt. Потому что я знала, что мой папа самый лучший. Denn ich wusste, dass mein Papa der Beste ist. И я его так люблю. Und ich liebe ihn so sehr. Они смеются, потому что они не знают, какой крутой мой папа. Sie lachen mich aus, weil sie nicht wissen, was für einen coolen Papa ich habe. Но я-то знаю. Aber ich weiß es doch. И знаешь, когда в мире над тобой смеются, что ты верующий. Und weißt du, wenn in der Welt man dich auslacht, weil du ein gläubiger Mensch bist? Ha, верующий. Oh, gläubig. Тогда будь спокоен. Dann sei einfach entspannt. Они просто не знают, какой крутой у тебя папа. Sie wissen einfach nicht, was du für einen coolen Papa hast. Просто у них папа не такой крутой. Ihr Papa ist einfach nicht so cool wie unserer. Okay. Аминь. Amen. Каждый человек, он желает знать свою идентичность. Also jeder Mensch wünscht sich seine Identität zu kennen. Каждый человек хочет знать, кто его папа. Jeder Mensch möchte wissen, wer sein Papa ist. Потому что когда ты знаешь, чей ты, denn wenn du weißt, zu wem du gehörst, тогда ты знаешь, как тебе поступать. Dann weißt du, wie du handeln sollst. И я, знаете, я всегда гордилась, когда мне говорили, что я похожа на папу. Und wisst ihr, ich war immer stolz, wenn mir jemand gesagt hatte, ich bin meinem Papa ähnlich. Вот Бог сотворил человека, Адама и Еву. Also hat Gott Adam und Eva geschaffen. По образу и подобию своему. Also nach seinem Ebenbild, nach seinem Bild. То есть он дал определенный стандарт. Also hat ihnen bestimmte Standards gegeben. По которому сотворил всех людей. Nachdem alle Menschen geschaffen hat. И вот Бог сказал. Und so sagte Gott. Что он сказал? Was hat gesagt? Плодитесь и размножайтесь. Also seid fruchtbar und vermehrt euch. И передавайте мои стандарты вашим следующим поколениям. Und gebt meine Standards an die nächste Generation weiter. Бог рассчитывал на это. Gott hat auf uns gezählt. Но мы знаем, что произошло дальше. Aber wir wissen, was weiter geschah. И вот Адам с Евой, они жили в идеальных условиях. Also Adam und Eva haben in idealen Bedingungen gelebt. У них не было никаких проблем. Sie hatten überhaupt keine Probleme. У них все было хорошо. Bei denen es war alles super. Они ни в чем не нуждались. Sie hatten keinen Mangel. Адам прогуливался с Богом. Adam spazierte mit Gott. учился у него. Hat bei ihm gelernt. Знаете, современные Адамы не очень любят прогуливаться. Also, wisst ihr, die modernen Adams, die lieben es nicht so sehr zu spazieren. Потому что они считают, что они слишком заняты для этого. Denn sie denken, sie sind viel zu beschäftigt dafür. Но Евы в восторге. Aber die Eva sind begeistert. Потому что они знают. Denn sie wissen. Так, что делают женщины, когда они прогуливаются? Also, was machen die Frauen, wenn sie spazieren gehen zusammen? Когда они прогуливаются, что also, делают женщины? Also, wenn sie spazieren gehen, was machen sie? Да они болтают. Also sie tratschen. Они болтают обо всем на свете. Also sie tratschen über alles, was auf der Welt gibt. И им от этого хорошо. Und es geht ihnen gut davon. Дай пять своей соседке. Gib fünf deine Nachbarin. И нам от этого хорошо. Und uns geht's davon gut. Итак, какая задача была у Адама? Also was hat Adam für eine Aufgabe gehabt? Возделывать сад. Also muss er seinen Garten bebauen? Да, но не главное. Ja, aber es ist nicht das Allerwichtigste. Может плодиться, размножаться? Fruchtbar sein und sich vermehren? Заманчиво, но тоже не главное. Ja, es ist verlockend, aber es ist nicht das Wichtigste. Правильный ответ. Die richtige Antwort ist, общаться с Богом. Mit Gott Gemeinschaft zu haben. Бог создал нас для общения. Gott hat uns für die Kommunikation und Gemeinschaft geschaffen. И вот когда Адам исчез в кустах, und als der Adam verschwand in den Gebüschen, Бог не сказал ему, Gott hat zu ihm nicht gesagt, Adam, ты всю свою работу переделал. Adam, hast du deine ganze Arbeit schon gemacht? Ты почему не работаешь? Wieso arbeitest du nicht? Бог ему так не сказал. Gott hat das nicht so gesagt. Он ничего не спросил ни про сад, ни про работу. Er hat weder über den Garten noch über die Arbeit sich erkundigt bei ihm. Поэтому, мужчины, я вам говорю сейчас. Deswegen sage ich zu euch, Männer, не прячьтесь от Бога за своей работой. Also versteckt euch nicht vor Gott hinter eurer Arbeit. Не прячьтесь от своей семьи, своей работы. Und versteckt euch vor eurer Familie nicht hinter eurer Arbeit. Все должно быть на своем месте. Also alles soll auf seinem Platz sein. Потому что в конце концов никому не нужен кормилец, который не умеет общаться. Denn letztendlich braucht keiner einen Ernährer, der sich überhaupt nicht mit dem man nicht kommunizieren kann. Три человека. Also Frauen seid ihr hier? Drei, okay, drei Frauen? Mehr? Стесняются, наверное, стесняются. Wahrscheinlich seid ihr ein bisschen verlegen. Okay. Итак, Богу не нужен был трудоголик Адам. Also, Gott hat keinen Workaholic Adam gebraucht. Он его трудоголик, да, не алкоголик. Workaholic. Workaholic. Also Arbeitssüchtigen. Ist okay, sonst Spaß. Okay. Also kein Alkoholiker, sondern Workaholiker. Бог создал Адама не только для работы. Also Gott hat Adam nicht nur für die Arbeit geschaffen. Бог дал ему что? Was hat ihm Gott gegeben? Руки. Der hat ihm die Hände gegeben. Он не лопаты ему дал. Der hat ihm keine Schaufel gegeben. Не ковши такие дал, знаете, чтобы работать. Und nicht irgendwelche Stöcke, damit er immer arbeitet. Бог дал Адаму руки. Sondern Gott hat Adam Hände gegeben. Мужчины, посмотрите на свои руки. Männer, schaut mal eure Hände an. Так, чистые, да? Also sind die sauber? Oh, кольцо. Oh, ich habe ein Ring. Кольцо. Ich habe einen Ring. Мужчины, носите кольца, обручальные. Tragt eure Ehringe. Носите кольца. Also tragt eure Ehringe. Вы женаты, чтобы все знали. Ihr seid verheiratet, damit das jeder weiß. Бог дал тебе руки. Gott hat dir die Hände gegeben. Чтобы ты обнимал жену. Damit du deine Ehefrau umarmst. Чтобы ты детей по головке гладил. Damit du deine Kinder streichelst. И вот когда Адам спрятался. Und als der Adam sich versteckte. Бог спросил его. Hat Gott ihn gefragt. Адам, где ты? Adam, wo bist du? Адам, где ты? Адам, wo bist du? Вам ни о чем не говорит вопрос. Sagt euch die Frage über etwas? Hallo, дорогой, ты где? Hallo, Liebling, wo bist du denn? Дорогой, ты где? Mein Liebling, wo bist du denn? Что за дурацкий вопрос? Was für eine blöde Frage? Ты что, меня контролируешь? Контролируешь ты меня? Но это нормальный вопрос. Aber es ist eine ganz normale Frage. Потому что жена скучает, она ждет тебя. Weil deine Frau sich nach dir sehnt, sie. Ты нужен ей. Du brauchst, sie braucht dich. Она беспокоится. Sie macht sich Sorgen um dich. Дорогой, ты где? Mein Liebling, wo bist du? Когда ты будешь дома? Wann bist du zu Hause? И вот когда Бог задал Адаму этот вопрос, Адам, ты где? Als Gott Adam diese Frage gestellt hat, Adam, wo bist du? Бог хотел сказать, Адам, ты нужен мне. Gott wollte damit aussagen, Adam, ich brauche dich. Я тут вышел на прогулку, а тебя нет. Ich bin jetzt rausgegangen zu unserem Spaziergang und du bist nicht da. Адам, ты где? Adam, wo bist du? Потом, может быть, с тобой тоже такое бывает. Vielleicht passiert mit dir auch sowas. Бог выходит на прогулку. Gott geht zu einem Spaziergang raus. Хочет пообщаться с тобой. Er möchte sich mit dir unterhalten. А тебя нет. Und du bist nicht da. И он говорит, ты где? Und er fragt, wo bist du? Знаешь, если ты полюбишь прогуливаться с Богом, weißt du, wenn du es lieben lernst, mit Gott zu spazieren, тогда он научит тебя, was делает твой сад. Dann wird er dir beibringen, wie du deinen Garten bebaust. Твой сад — это твоя семья. Dein Garten ist deine Familie. Твое сердце, твои дела, also dein Herz, deine Werke. Которые так напряженно думаешь, как бы тебе все мудро и правильно сделать. Deine Arbeit, wo du so angestrengt nachdenkst, wie sollst du alles so unter einem Hut bringen. Бог поможет тебе устроить твой сад красивым. Gott wird dir helfen, deinen Garten schön zu machen. И вот у Адама были близкие взаимоотношения с Небесным Отцом. Und so hatte Adam eine sehr enge Verbindung zu seinem Vater. Но после грехопадения все разрушилось. Aber nach dem Sündenfall ist alles zerbrochen. Грех, он как вирус, поразил сердце человека. Denn die Sünde ist wie ein Virus, das hat befallen das Herz des Menschen. И его восприятие, оно исказилось. Seine Aufnahme oder sein Empfinden ist verzerrt worden. Вы знаете, когда мы болеем, да? Also, ihr wisst, wenn wir krank sind, запахов не чувствуем. Also, wir können nichts riechen. Вкуса не чувствуем. Wir können nicht schmecken. Аппетита нет. Wir haben keinen Appetit. Все болит, все противно. Also, alles schmerzt und alles ekelt dich an. И вот так же оно с грехом. Und genauso verhält sich das mit der Sünde. Грех делает наши сердца невосприимчивыми голосу Бога. Also, Sünde macht unsere Herzen unempfindlich gegenüber der Stimme Gottes. И нужна была огромная Божья любовь. Und es war eine große Liebe Gottes notwendig, чтобы через смерть своего сына исцелить наши сердца. Um durch den Тод seines Sohnes unsere Herzen heilen zu können. Lass uns einem eine große Ehre geben dafür. Спасибо, Папа. Danke, Papa. А как вы думаете? Was denkt ihr? Вот в нашем продвинутом обществе Божьи стандарты, они изменились? Also in unserer fortschrittlichen Gesellschaft haben sich die Gottesstandards geändert? Ну, может быть, их уже стоит подкорректировать немножко. Also, vielleicht sollte man sie ein wenig auskorrigieren. Ну, как же люди же любят говорить, вот, надо, чтобы все под современность, да, все актуально. Also, die Leute lieben es sozusagen, dass man alles so anpassen muss an die moderne Zeit. Но стандарт, он и на той стандарт, чтобы на него равняться. Aber das ist ja ein Standard, an dem man sich auch halten soll oder halten kann. Бог хочет и сегодня видеть в нас свои стандарты. Und Gott möchte nach wie vor seine Standards in uns sehen. Чтобы мы были похожими на него. Damit wir ihm ähnlich sind. Вы знаете, мой папа, он любил проводить время с детьми. Wisst ihr, mein Papa hat es geliebt, mit uns Kindern die Zeit zu verbringen. И мой брат такой же. Und mein Bruder ist genauso. И мой брат такой же. Also, mein Bruder ist genauso. Потому что дети учатся от родителей. Weil die Kinder von den Eltern lernen. Однажды, когда наши дети еще учились в школе. Also, als unsere Kinder noch in der Schule waren. И мы как-то обедали. Wir haben mal Mittag gegessen zusammen. Кто-то из них говорит. Und jemand von ihnen sagte mal, а знаете, вообще-то это редкость, когда дети вот вместе кушают вместе со своими родителями. Wisst ihr, eigentlich ist es eine Seltenheit, wenn die Kinder mit ihren Eltern zusammen Mittag essen oder überhaupt essen. Когда вся семья собирается за столом, это вообще-то редкость. Und überhaupt, wenn die ganze Familie sich am Tisch versammelt, ist es eine Seltenheit geworden. А потом рассказывают историю. Und dann erzählt es eine Geschichte. Там про какого-то мальчика, я даже не помню, кто это из них рассказывал. Über irgendeinen Jungen, ich weiß nicht immer, wer von meinen Kindern das erzählt hat. Этот мальчик говорит, ты знаешь, моим родителям вообще наплевать, что я делаю. Weißt du, meinen Eltern ist überhaupt komplett egal, was ich so mache. Я прихожу со школы, я иду утром в школу. Also ich gehe in der Früh in die Schule. Потом прихожу, кушаю. Dann komme ich nach Hause, esse was. Делаю, что хочу. Mach, was ich will. А им вообще не интересно, что я делаю. Und das juckt sie überhaupt nicht, was ich mache. Потом папа с мамой приходят с работы. Dann kommen Mama und Papa nach der Arbeit ja, nach Hause. Papa auf компьютере. Der Papa geht an seinen Computer. У мамы там тоже свои дела. Also die Mama macht dann ihre Sachen. Этот мальчик говорит. Und der Junge sagt so. Их вообще не интересует, есть ли у меня проблемы. Es interessiert sie überhaupt nicht, ob ich überhaupt Probleme habe. Ну, они, конечно, спросят, у тебя все нормально. Natürlich fragen sie so, ist bei dir alles okay? Я говорю, да. Und ich sage, ja. И все. Und das war's. Он говорит, мы никогда не кушаем вместе, только по праздникам. Er sagt, wir essen nie zusammen, nur bei den Festen sind wir dabei, zusammen. Знаете, это страшно. Und wisst ihr, es ist schrecklich. Потому что это такое равнодушие. es ist furchtbar, weil so eine Gleichgültigkeit herrscht. И вот как ребенок может перенять стандарты отца, если они не проводят вместе время? Und wie kann ein Kind die Standards vom Vater übernehmen, wenn sie zusammen keine Zeit verbringen? Когда они не прогуливаются вместе? Wenn sie keine Spaziergänge zusammen machen. И вот в наше такое время. Und so zu unserer Zeit. Какое основное призвание нас как отцов и матерей? Was ist die wichtigste Berufung von uns Väter und Mütter? Показать детям Бога. Den Kindern Gott zu zeigen. Показать детям Бога. Den Kindern Gott zu zeigen. А чтобы его показать? Und um ihn zeigen zu können. Нужно самим его знать, правда? Man muss ihn selbst kennen, nicht wahr? А для этого нужно много гулять с ним. Und dafür muss man viel mit ihnen spazieren gehen. Потом тебе будет что прийти рассказать своим детям. Dann wirst du was haben, was du dann später deinen Kindern erzählen kannst. Ты придешь так к ребенку и скажешь. Und du kannst zu deinem Kind kommen und sagen. Слушай, я сегодня такое о Боге узнал. Ich habe heute so was Großartiges über Gott erfahren. Я тут одну историю Генри мне рассказал интересную. Also Henry hat mir eine interessante Geschichte mal erzählt. Один певец есть известный. Es gibt einen bekannten Sänger. И он рассказывал про его отношения с отцом. Und er erzählte über seine Beziehung zu seinem Vater. И он рос в обычной такой семье, но его родители были музыканты. Also er wuchs in einer ganz normalen Familie, seine Eltern waren Musiker. И он говорит, отец умел так преподнести ему музыку. Und er sagte, sein Vater konnte ihm so die Musik beibringen. Он говорит, он приходил однажды вечером с работы. Wo er dann nach der Arbeit nach Hause kam. И говорит, слушай. Und sagte, hör zu. Я сегодня такое про Моцарта узнал. Ich habe heute so was Großartiges über Mozart erfahren. И закрывает дверь. Он macht die Tür zu. Ну что там такого можно узнать про Моцарта? Also was kann man überhaupt über Mozart sowas Besonderes erfahren? И закрывает дверь. Он macht dann die Tür zu. Как будто это страшный секрет. Als ob das ein schreckliches Geheimnis ist. Вы представляете, ребенок уже, ух ты, что ж там такое про Моцарта? Also stell dir vor, das Kind so neugierig, was ist da mit dem Mozart? Когда ты как отец что-то переживаешь с Богом. Und genauso, wenn du mit Gott etwas erlebst, неважно, отец или мать, unabhängig davon, ob du Vater oder Mutter bist, ты подходишь к своему ребенку, слушай, сегодня такое о Боге узнала. Du gehst zu deinem Kind und sagst, du, ich habe heute sowas über Gott erfahren. Дети в природе любопытны. Die Kinder sind nach ihrer Natur sehr neugierig. Что? Was? Что расскажи? Also was? Erzähl mir. Вы понимаете, тут понимает меня, нет? Also versteht mich hier jemand? Okay. А что делаем мы? Aber was machen wir? Знаете, мы часто в большей степени заботимся о том, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Also das Wichtigste für uns als Eltern ist meistens, dass unsere Kinder versorgt sind. Ну, чтобы у них было хорошее образование. Dass die eine gute Ausbildung haben. Und dann Tanzen. Dass sie tanzen gehen. Рисование. Dass sie in Malkreis gehen. Балеты, футболы. Also Ballett, Fußball. Да, чтобы они питались правильно. Ja, dass sie gut und richtig essen. Чтобы у них были хорошие друзья. Dass sie gute Freunde haben. Чтобы они одевались, в школе будут смеяться, да? Dass sie gut sich anziehen, damit sie nicht in der Schule ausgelacht werden. Ну, понимаете, это все не важно. Aber versteht mich bitte, es ist nicht alles so wichtig. Это не главное. Das ist nicht das Wichtigste. Хотя почему-то верующие родители больше посвящают времени вот этому. Obwohl die gläubigen Eltern genau dem mehr Zeit widmen, als dem anderen. Чем беседовать с детьми о Боге? Als mit den Kindern über Gott zu sprechen. Чтобы научить их дружить с Иисусом. Um sie mit Jesus anzufreunden. Я вот иногда спрашиваю. Manchmal frage ich. А где твои дети? Почему они не приходят в церковь? Wo sind deine Kinder? Wieso kommen sie nicht in die Gemeinde? А им скучно в церкви. Ihnen ist langweilig in der Gemeinde. А почему им скучно? Wieso ist ihnen langweilig in der Gemeinde? Почему им в церкви скучно? Wieso ist ihnen in der Gemeinde langweilig? Потому что они не знают Бога. Weil sie Gott nicht kennen. Потому что они не переживают его присутствие. Weil sie seine Gegenwart nicht erleben. Потому что они дома не переживают его присутствие. Weil sie zu Hause seine Gegenwart nicht erleben. Потому что они дома не живут это, понимаете меня? Weil sie zu Hause das nicht leben. Versteht ihr mich? Им это не интересно. Es interessiert sie nicht. И конечно, когда они приходят в церковь, und natürlich, wenn sie in die Gemeinde kommen, их сердце не горит, brennt ihr Herz nicht. Потому что Иисус, он не их друг. Weil Jesus nicht ihr Freund ist. Но если Иисус их друг, aber wenn Jesus ihr Freund ist, они приходят, dann kommen sie. И когда они вот это вот здесь делают, und wenn sie sowas da machen, это видно, у них лица сияют. Also man sieht es an ihren Gesichtern, sie strahlen. У них сердечки вот так стучат. Also ihre Herzen schlagen so. Потому что им очень cool с Иисусом. Weil es einfach cool ist, mit Jesus zusammenzuleben. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Это здорово. Und das ist toll. Это здорово. Das ist toll. И во второе послание Тимофеям 1:5 мы читаем. Also 2. Тимофеус, еще раз повторили, но. 2 Тимофея 1:5. Also 2 Тимофеус 1:5. Павел вспоминает веру Тимофея. Also der Paulus erinnert sich an den Glauben von Timotheus. И он говорит, что твоя вера, она была в твоей бабке, в твоей матери. Also er sagt, dein Glaube war in deiner Mutter, in deiner Großmutter. А теперь она в тебе. Und jetzt ist es in dir. И они передали свою веру Тимофею. Und sie haben ihren Glauben an Timotheus weitergegeben. И мы знаем, как много Тимофей сделал для Царствия Божьего. Und wir wissen, wie viel Timotheus für das Reich Gottes gemacht hat. Я вот долгое время не знала о вере своих предков. Also ich habe lange Zeit nicht über den Glauben von meinen Vorfahren gewusst. Я родилась в нехристианской семье. Ich bin in einer nichtchristlichen Familie geboren. Когда я пришла к Богу, und als ich zu Gott gekommen bin, моя мама рассказала, meine Mutter hat mich dann erzählt, что, кажется, моя бабушка была верующей. Dass es sich herausgestellt, dass meine meine Großmutter, Oma gläubig war. И она даже была крещена Духом Святым. Die war sogar getauft im Heiligen Geist. Она была парализованная. Sie war gelähmt, paralysiert. И могла, только и могла, что молиться. Also sie konnte nur beten. Она молилась о своих детях, о своих внуках будущих. Also sie betete über ihre Kinder, über ihre zukünftigen Enkel. Она умерла, я ее не видела. Sie ist gestorben, ich habe sie nicht gesehen. Но прошло какое-то время. Aber es ist eine bestimmte Zeit vorbeigegangen. Ее молитва, они действовали. Und ihre Gebete haben gewirkt. Ее дети пришли к Богу. Ihre Kinder sind zu Gott gekommen. Ее внуки верующие. Ihre Enkel sind gläubig. Ее правнуки верующие. Und ihre Urenkel sind gläubig. И я верю, что пусть будет дальше так же. Und ich glaube, dass es weiterhin so geht. Вы понимаете, что может сделать огненная молитва о детях? Also ihr versteht, was ein leidenschaftliches, heißes Gebet für die Kinder ausrichten kann. Und вера, она должна передаваться с поколения в поколение. Denn der Glaube muss von Generation zu Generation übergeben werden. Psalm 77, 3 стих. Und im Psalm 78, in dem Vers 3. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа. И силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Я опять хочу вам напомнить историю про четырех еврейских подростков. Ich möchte euch wieder diese Geschichte über die vier israelischen Teenager erinnern. Ой, я никогда не устану эту историю повторять. Also ich werde nicht müde, diese Geschichte immer wieder zu erzählen und zu wiederholen. Немножко в другом ракурсе сейчас. Also ein wenig jetzt von einer anderen Sicht. Вот была война. Also es gab Krieg. Было взято много пленных в Вавилон. Also es wurden viele Menschen in die babylonische Gefangenschaft genommen. Und unter den Gefangenen waren paar fürstliche Kinder. Daniel, Anania, Misael und Azaria. Also Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Библия говорит, что они были подростками. Also die Bibel sagt, dass das Teenager waren. 12-14 лет. Also 12-14 Jahre alt. И мы читаем, как они противостояли вавилонской системе. Und wir lesen, wie sie dem babylonischen System widerstanden haben. Что такое вавилонская система? Also was ist das babylonische System überhaupt? Ну, как бы на наш язык, да? Also in unsere Sprache umgewandelt. Это мир вокруг нас. Das ist die Welt um uns herum. С его нравами. Also mit seinen Charaktereigenschaften. С его развлечениями. Mit seinen Vergnügungen. Фильмом, интернетом. Mit seinen Filmen, Internet, mit Internet. Всякими телефонными приложениями. Mit verschiedenen Apps. И вот такой системе оказались эти дети. Und in so eine System sind diese Kinder reingekommen. И знаете, мы так хотим уберечь своих детей от влияния этого мира. Wisst ihr, wir versuchen unsere Kinder so sehr von dem Einfluss dieser Welt zu bewahren und zu beschützen. Я знаю христиан, которые делали это буквально. Und ich kenne manche Christen, die das tatsächlich gemacht haben, wortwörtlich. Они уезжали куда-то в глушь, там в Канаду или в Южную Америку. Also sie sind in die Wildnis in Kanada oder in Amerika rausgewandert. Но это похоже на страусиные прятки. Aber das ist dem Versteckspielen von Straußen ähnlich. Голову в песок засунул. Er hat seinen Kopf in den Sand gesteckt. Но твой ребенок слишком любопытен. Aber dein Kind ist zu sehr neugierig. Скажи, слишком любопытен. Sag mit mir, er ist zu sehr neugierig. Zu sehr neugierig. Твой ребенок обязательно высунет голову. Also dein Kind wird auf jeden Fall seinen Kopf heraustun. И скажет, а от кого-то мы тут спрятались? Und wird dann sagen, von wem verstecken wir uns hier? И ты ничего не сможешь сделать. Und du wirst nichts tun können. И вот эти подростки, они тоже были в такой системе. Und so waren diese Jugendlichen auch in diesem System. Да. Нужно сделать то, что сделали родители этих ребят. Man muss genau dasselbe tun, was die Eltern von diesen Jungs gemacht haben. Они знали, что Израиль будет переживать тяжелые времена. Also sie wussten, dass Israel schwere Zeiten erleben wird. Они слышали пророчества. Sie haben die Prophetien gehört. Они видели вот эти знаки. Also sie haben diese Zeichen gesehen. И единственная возможность выжить в эти трудные времена это было держаться за Бога. Also die einzige Möglichkeit in diesen schweren Zeiten zu überleben war festhalten am Gott. Они не знали, как сложится их судьба. Sie wussten nicht, wie ihr Schicksal, was mit ihrem Schicksal passieren wird. Но они хотели спасти свое наследие. Aber sie wollten ihr Nachkommen, ihre Generation retten. Поэтому они стали каждый день. Deswegen haben sie jeden Tag angefangen, постоянно, andauernd und ständig, учить своих детей, ihre Kinder zu lehren, как жить с Богом, wie man mit Gott lebt. Они прививали им высокий дух. Sie haben ihnen den hohen Geist angeeignet. Поэтому у них был этот стержень. Deswegen hatten sie diese Säule in sich, когда они оказались diesen Rückgrat, под влиянием вот этой безбожной системы, wo sie dann in dieses gottlose System geraten sind, genau. Они были такими, потому что их этому научили родители. Also sie waren so, weil die ihre Eltern ihnen das beigebracht haben. Аминь. Amen. Скажи аминь. Sag mit mir amen. Okay. И вы знаете, у нас есть служение в церкви. Und wisst ihr, wir haben Dienste in unserer Gemeinde. Воскресная школа, Sonntagsschule, wir haben Royal Ranger. Танцы. Wir haben Tanz, вот скоро еще одно служение для подростков откроется. Bald wird noch ein Dienst für die Teenager stattfinden. И также есть дети в церкви, которые не посещают их. Und es gibt Kinder in der Gemeinde, die diese Dienste nicht besuchen. А родители also, говорят, а им не интересно. Diese Angebote. Und die Eltern sagen, es ist für sie uninteressant. А им не интересно. Es interessiert sie nicht. А кто сказал, что должно быть интересно, а und не полезно? Und wer hat gesagt, dass es für sie interessant sein muss und nicht aber und nicht notwendig. Кто сказал, что главный стимул в том, что было интересно, а не полезно? Also der wichtigste Sinn darin ist, dass es nicht interessant ist, sondern dass es für sie nützlich ist. Разве мы, родители, всегда разрешаем нашим детям то, что им хочется? Erlauben wir denn unseren Kindern alles, was sie gerade jetzt wollen? Oh, я не хочу сегодня идти в школу. Oh, ich habe jetzt heute keinen Bock in die Schule zu gehen. Мне там не интересно. Es ist langweilig mir dort. Ну-ка быстро встал, собрался и пошел. Also komm, steh auf und hopp in die Schule. Nicht wahr? Да? Ist das nicht so? Ой, да, ничего страшного, полежи, поспи. Oder sagst du so, ist nicht so schlimm, bleib liegen und schlaf dich aus. Тогда почему в духовных вопросах мы руководствуемся тем, что им интересно? Und wieso lassen wir uns in den geistlichen Dingen von dem leiten lassen, also wieso lassen wir uns leiten in den geistlichen Dingen von den Dingen, was den Kindern nicht interessant sind? Понимаете, речь идет об их вечной душе. Denn ihr müsst verstehen, dass es über ihre ewige Seele geht hier. Да, мы так старались хорошо учиться. Ja, sie versuchen so gut wie möglich zu lernen. Мы поступали в университеты. Also wir haben versucht zu lernen, wir haben Unis besucht. Но жизнь не всегда складывается так, как ты планируешь. Aber das Leben kommt nicht so immer, wie du es planst. Вечность – это то, что ожидает нас точно всех. Also die Ewigkeit ist der Ort, was auf uns alle auf jeden Fall wartet. Может быть, ты поступишь в университет, но не сможешь работать по профессии. Vielleicht gehst du in Uni, du studierst, aber du wirst diesen Beruf nicht ausüben können. Может быть, ты будешь очень хорошим художником, но не признанным. Vielleicht wirst du ein sehr guter Maler sein, aber du wirst nicht anerkannt werden. Но когда мы инвестируем свою жизнь в Бога, в Его Царство, aber wenn wir unser Leben in Gott, in sein Reich investieren, поверь, там будет признание тебе. Glaub mir, du wirst eine Anerkennung dort haben. Если твой ребенок сейчас не полюбит Иисуса, also wenn dein Kind also heute Jesus nicht lieben lernt, тогда позже он полюбит мир. Dann wird später die Welt lieben lernen. И вот здесь у нас Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Und so haben wir diese vier Jungs, Daniel, Hanania, Misael und Azaria. И мы читаем, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Und hier lesen wir, dass der Daniel sich vorgenommen hat, in seinem Herzen sich nicht von der feinen Speise des Königs und seinem Wein zu verunreinigen. 12-14-летний пацан положил в сердце свое. Also dieser Teenager hat es in sein Herz reingelegt. Он решил. Er hat beschlossen. Und когда им сказали, вот еда с царского стола. Wo man ihnen gesagt hat, schaut her, das ist die Speise von der königlichen Tafel. Ребята сказали, нет. Die Jungs sagten, nein. И не потому, что это не была их любимая еда. Und nicht, weil es nicht ihr Lieblingsessen war. И главный аргумент был, мы не хотим оскверняться. Also ihr wichtigstes Argument war, wir wollen uns nicht verunreinigen. Потому что эта еда была идоложертвенной. Denn dieses Essen war den Götzen, also Götzenessen. Что? Какой там оскверняться? Was, was wollt ihr euch nicht verunreinigen? Ребята, вы в плену. Jungs, ihr seid in der Gefangenschaft. Опомнитесь. Also kommt zu euch. Да вообще забудьте, кто вы. Und überhaupt vergesst, wer ihr вот gewesen seid. Вот вам новые языческие имена. Ihr bekommt jetzt neue heidnische Namen. Вы здесь и сейчас. Ihr seid hier und jetzt. Зарубите себе на носу. Und merkt euch. Nein. Nein. Nein. Nein. Эти подростки точно знали, чего они хотят. Also diese Teenager wussten ganz genau, was sie wollten. Когда человек попадает в непривычную среду, also wenn man einen Menschen in ein ungewohntes Milieu reinbringt, он пытается приспособиться, чтобы выжить. Er versucht sich anzupassen, um zu überleben. Но ребята поступили не так. Aber die Jungs haben ganz anders gehandelt. Смотрите, они были вырваны из привычной среды. Schaut her, die sind aus der gewohnten Situation, also Umgebung rausgerissen worden и помещены в агрессивную, во вражескую среду. Und wurden in ein Umfeld reingestellt, reingebracht, was их, aggressiv und feindlich war. Их разделили с родителями. Man hat sie von ihren Eltern getrennt. Они больше не могли слышать Божье слово. Sie wussten, sie konnten nicht mehr das Wort Gottes hören. Их оскопили. Man hat sie beleidigt. Фактически их лишили будущего. Also man hat sie faktisch ihre Zukunft beraubt. Mhm. Страшно. Das ist schrecklich. Страшно. Es ist furchtbar. Очень. Sehr. Очень. Sehr. И вот скажите, как этим пацанам? Und sagt mir bitte, wie sollten diese Jungs вообще во всем этом разобраться? Überhaupt in dem Ganzen zurechtzukommen? И понять, что им делать? Und zu verstehen und zu begreifen, was sie tun sollen? Но эти ребята сохранили свое сердце для Бога. Aber wisst ihr, die Jungs haben ihr Herz für Gott bewahrt. В них был высокий дух, in ihnen war der hohe Geist, который они воспитали в себе дома с родителями. Den sie anerzogen haben bei sich zu Hause, bei ihren Eltern. Они хорошо понимали, что хорошо для них, а что для плохо. Sie haben ganz genau gewusst, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist. Мы не будем есть эту пищу. Wir werden dieses Essen nicht essen. Мы не будем поклоняться тебе, царь. Wir werden dich nicht anbeten, König. Мы не будем поклоняться тому стукану. Wir werden diese Statue nicht anbeten. И даже если из печи он нас не избавит, мы все равно не поклонимся. Und wenn er uns auch von diesem Ofen nicht erlöst, werden wir ihn trotzdem nicht anbeten. Потому что мы поклоняемся великому всемогущему Богу. Denn wir beten einen hohen, einen großen Gott an. Потому что мы принадлежим ему. Denn wir gehören zu ihm. И вот когда мы читаем книгу Даниила, und wenn wir das Buch Daniel lesen, в третьей главе мы читаем молитву Азарии. Also lesen wir in dem Buch 3 das Gebet von Azaria. И там хорошо очень видно. Und dort sieht man ganz что, gut, что он хорошо разбирался в Писании. Dass er sich sehr, sehr gut ausgekannt hat in der у Schrift. У него был страх Божий. Er hat Gottes Ehrfurcht gehabt. И ему было все равно, где он, что с ним сделали. Also ihm war ganz egal, wo er war, was man mit ihm tut. Но он знал, что он принадлежит Богу. Aber er wusste, dass er zu Gott gehört. Он знал, что он, какому народу он принадлежит. Er wusste, zu welchem Volk er gehörte. И кому служат эти ребята. Und wem diese Jungs gedient haben. Поэтому они могли сказать «нет». Deswegen konnten sie dieses Nein sagen. Им нужна большая смелость, чтобы идти против системы, против Denn течения. Man braucht einen großen Mut, um gegen den Strom zu fließen, gegen dieses System zu gehen. Это родители научили их этому. Und das haben ihnen die Eltern beigebracht. Это то, чему мы должны научить своих детей. Das ist das, was wir unseren Kindern beibringen sollen. Кто-нибудь согласен со мной? Stimmt mir jemand hier zu? Аминь. Amen. Okay. И я думаю, что самая большая проблема нашего общества. Und ich glaube, das größte Problem in unserer Gesellschaft. Это не какая-то экология или страшные болезни. Das sind, das ist nicht irgendeine Ökologie oder schrecklichen Krankheiten. Я думаю, что самая большая проблема. Ich denke, das größte Problem. Это взаимоотношения между отцов и детей. Das ist die Wechselbeziehung zwischen Vater und Söhnen, also Kinder. И мы читаем Малахии 4 глава 5-6 стих. Und wir lesen aus Malachia 3, die Verse 23 und 24. Проблема стара как мир, да? Das Problem ist so alt wie die Welt. Вот я пошлю вам Илью пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Sehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter, den Kinder und das Herz der Kinder wieder den ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit den Bahnen schlagen muss. Это он говорил об Иоанне Крестителе. Also er sprach das über den Johannes den Täufer. Иоанн Креститель проповедовал. Denn Johannes der Täufer hat gepredigt. Приготовьте путь Господу. Bereitet dem Herrn den Weg. Прямыми сделайте стези ему. Und macht die krummen Wege gerade. Поэтому я сегодня говорю к отцам и матерям. Deswegen spreche ich heute zu den Vätern, zu den Müttern. Приготовьте путь Господу в сердцах ваших детей. Also bereitet den Weg des Herrn in den Herzen eurer Kinder. Научите их искать Бога. Bringt ihnen bei, nach Gott zu suchen. Научите их любить Его присутствие. Bringt ihm bei, seine Gegenwart zu lieben. Научите их дружить с Иисусом. Und bringt ihnen bei, Freundschaft mit Jesus zu pflegen. И вот не думайте, что все само вот как-то образуется, воспитуется. Und glaubt nicht, dass es einfach alles von allein kommt, es wird ihnen anerzogen oder irgendwie passiert es einfach so. Возьмите ответственность за свою жизнь. Sondern nehmt auch die Verantwortung für euer Leben an. Знаешь, если ты не любишь молиться, weißt du, wenn du nicht liebst zu beten, твой сын тоже не будет любить молиться. Dann wird dein Sohn es auch nicht lieben. Они вообще все за нами повторяют. Und sie wiederholen alles, was wir so machen. Oder sie machen uns alles nach. И вот мы с Генри мы были в Иерусалиме. Wir waren mit Henry in Jerusalem. Ну, знаете, как в каждой восточной стране. Also wie in jedem östlichen Land. Там очень развита уличная торговля. Also dort ist sehr entwickelt diese Bazar, also Bazare und Märkte. Такие вот бесконечные лавки продаются. Also unendliche Bazartische. Отцы стараются прокормить свою семью как могут. Also die Väter versuchen ihre Kinder zu versorgen, wie sie nur können. Они ничего другого не умеют. Sie können nichts anderes. Потому что до этих отцов здесь стояли их отцы. Denn vor diesen Väter standen ihre Väter dort. И тоже продавали. Und sie haben auch verkauft. И вот сейчас рядом с этими отцами стоят их сыновья. Und jetzt neben diesen Väter stehen ihre Söhne. И я уверен, что в будущем они тоже займут место своего папы. Und ich bin mir sicher, dass in der Zukunft sie den Platz von ihrem Vater einnehmen werden. Будут заниматься тем же самым. Sie werden dasselbe tun wie ihre Papas. И вот мы гуляли. Und so sind wir da durchgegangen. И я вот вдруг слышу, как 10-11-летний пацан. Und plötzlich höre ich, wie ein 10-11-jähriger Junge говорит мне, женщине, also gibt mir, also sagt mir, einer erwachsenen Frau, такой очень тонкий взрослый комплимент. Also so einen feinen und so einen erwachsenen Kompliment. Я не поверил своим ушам просто. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Разве такие вещи должны быть в голове у 10-11-летнего ребенка? Also sollen solche Dinge bei so einem 10-11-jährigen Kind sein? Ну, мы, конечно, понимаем, что дети сейчас продвинуты, да? Also wir verstehen, dass unsere Kinder jetzt richtig fortschrittlich sind. Но это не тот случай. Aber das ist nicht der Fall. Я так внимательно посмотрела на него. Und ich habe ihn so ganz aufmerksam angeschaut. И я увидела. Und ich habe gesehen. Глаза взрослого мужчины. Also die Augen von einem erwachsenen Mann. Этот мальчик, dieser Junge, он должен играть, er soll spielen, шалить, er soll rumlaufen, учиться, er soll lernen. Но не такие вещи должны быть в голове 10-11-летнего мальчика. Also nicht solche Dinge sollen bei einem 10-jährigen Kind im Kopf sein. Не о комплиментах он должен думать. Also nicht über die Komplimente soll er sich Gedanken machen. И когда вот он стоит рядом со своим папой, und so wenn er neben seinem Papa steht, и он видит, как вот от скуки просто папа разглядывает этих туристок. Und so sieht wie der Papa aus Langeweile Touristinnen sich beobachtet, anschaut. Он ловит его взгляды. Fängt seine Blicke. Он слушает, что говорят в мужской компании. Also er hört, was in der Männergruppe so geredet wird. И он учится. Und er lernt. Он научится этому. Also er lernt das, was sie machen. Поэтому, дорогие мои, Deswegen, meine Lieben, мы, конечно, с вами несовершенны. Natürlich sind wir alle unvollkommen. И мы знаем свои слабости. Und wir kennen unsere Schwächen. Но давайте не будем учить наших детей своим грехам. Aber lass uns unseren Kindern nicht unsere Sünden beibringen. Не сплетничайте где-нибудь там на кухне. Also, ihr sollt nicht in der Küche irgendwo lästern über die anderen. Не ворчите при них. Also, murrt nicht vor ihnen. Не учите их этому. Also, bringt das denen bitte nicht bei. Но учите их святости. Sondern bringt ihnen die Heiligkeit bei. Учите их страху Божию. Und bringt ihnen Ehrfurcht vor Gott ein. Молитесь за них постоянно. Betet für sie regelmäßig und ständig. Вот написано, что дети – это дар от Господа. Und es steht ja geschrieben, dass die Kinder ein Geschenk von Gott sind. Это временно. Das ist nur zeitlich. Das ist nur zeitlich. Мама, скажите, это временно. Mama, sag mit mir laut, es ist zeitlich. Потому что мама иногда так много внимания вообще всего отдают детям. Denn die Mamas geben so viel Zeit und Aufmerksamkeit ihren Kindern. Ну, это нормально. Das ist normal. Но они забывают. Aber sie vergessen. Что это временно. Dass es nur zeitlich ist. А твой муж. Aber dein Ehemann. С ним ты состаришься. Mit dem wirst du alt werden. Поэтому поставь приоритеты правильно. Deswegen stell die Prioritäten richtig auf. И вот Бог доверил нам наших детей. Und so hat Gott uns unsere Kinder anvertraut. Чтобы мы привели их к нему. Damit wir sie zu ihm führen. И научили их. Und damit wir ihnen beibringen. Не религии. Nicht die Religion. А любить Бога. Sondern Gott zu lieben. Любить Бога. Sondern Gott zu lieben. Любить Бога. Gott zu lieben. Любить Бога. Gott zu lieben. Чтобы мы научили их разбираться. Damit wir ihnen beibringen, zurechtzufinden, sich zurechtzufinden. В этих духовных вещах. Und in diesen geistlichen Dingen sich zurechtzufinden und sie zu erkennen. Делать правильный выбор. Und richtige Entscheidungen zu treffen. А чтобы научить. Damit wir ihnen beibringen. Нужно самим хорошо разбираться. Muss man sich selber sehr gut auskennen. Amen. Ты не можешь дать другому того, чего у тебя нет. Du kannst dem anderen nicht das geben, was du selber nicht hast. Так что, дорогие мои, давайте начнем с себя. Deswegen, meine Lieben, lass uns immer bei uns anfangen. Когда дети видят компромиссы в нашей жизни, Wenn Kinder Kompromisse in unserem Leben sehen, они тоже учатся этим компромиссам. Sie lernen genauso diese Kompromisse in ihrem Leben zu machen. Поэтому сделай стези твоего сердца прямыми. Deswegen mach deine krummen Wege in deinem Herzen gerade. Позволь Богу действовать твоей жизни. Erlaube Gott in deinem Leben zu wirken. Начинай прогуливаться с ним. Und fange an mit ihm zu spazieren. Возьми вот это время. Nimm dir diese Zeit. Позволь Богу говорить что-то в твою жизнь. Und erlaube Gott in dein Leben etwas reinzusprechen. Он научит тебя делать твой сад прекрасным. Er wird dir beibringen, wie du deinen Garten wunderschön machen kannst. И все станет легко. Und alles wird leicht werden. Все станет легко. Alles wird leicht werden. Поверь мне. Glaube mir. С Богом все легко. Mit Gott ist alles leicht. Потому что именно от общения с Ним. Denn aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Kommunikation mit ihm heraus, благополучие твоей семьи, kommt ein Wohlergehen in deine Familie hinein. И твои дети, und auch für deine Kinder. Потом, когда твои дети, dann, wenn deine Kinder, когда они увидят тебя делающего, wenn sie sehen, was du tust, они будут тебя копировать, sie werden dich kopieren, и тоже делать, und werden dasselbe tun, как Иисус сказал, wie Jesus gesagt hat. Я видел своего отца, отец мой делает. Also ich habe meinen Vater gesehen, ich habe gesehen, was er tut. Und ich mache das. Отец мой делает. Also mein Vater macht и das. Я делаю. Und ich mache das. Ты делаешь. Du machst das. И твой сын делает. Und dein Sohn macht Разве das. Разве это не чудесно? Ist das nicht wundervoll? Давайте мы встанем, помолимся. Lass uns aufstehen und beten.